kleine Bub war, ging ich oft zur Großmutter rein. Dann kaufte ich Brötchen und Butter und was man so braucht für sie ein. Und das ist auch heut nicht viel anders. Kein Kind lässt die Großen allein. Und brauchen sie mal ihre Hilfe, dann wird das für immer so sein. Die Jungen und die Alten, die sollen zusammenhalten. Wenn du schon etwas älter bist, ist schön, wenn dir ein Junge hilft. Die Alten und die Jungen haben Schicksal stets bezwungen. Denn mit dem Rat, den Alte gehen, kommen junge Leute durchs Leben. Und später, es war in der Schule, wenn ich schlechte Noten bekam, dann ließ ich mich gern von ihr trösten. Auch da nahm sie mich in den Arm. Auch das ist heut noch genauso. Sitzt ihr einmal traurig daheim, sagt Oma zu euch nur nicht weinen, das rennt sich schon bald wieder ein. Die Jungen und die Alten, die sollen zusammenhalten. Wenn du schon etwas älter bist, ist schön, wenn dir ein Junge hilft. Die Alten und die Jungen haben Schicksal stets bezwungen. Denn mit dem Rat, dem Alte gehen, kommen junge Leute durchs Leben. Die Jungen und die Alten, die sollen zusammenhalten. Wenn du schon etwas älter bist, ist schön, wenn dir ein Junge hilft. Die Alten und die Jungen haben Schicksal stets bezwungen. Denn mit